Kundgabe 4709. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.08.1949. Liebe, Kraft der Seele. Vollkommenheit. Die Kraft zur Entfaltung der Seele ist die Liebe. Wo Liebe im Herzen vorhanden ist, wird die Seele sich auch geistigen Dingen zuwenden. Sie wird ein innerliches Leben führen und nicht nur der Welt Beachtung schenken, wenngleich der Mensch mitten in der Welt lebt und ihren Anforderungen gerecht werden muss, weil es die Aufgabe, die ihm gestellt ist, so verlangt. Dennoch kann sich der Mensch sein Innenleben geistig gestalten. Es braucht nicht in Mitleidenschaft gezogen zu sein vom Weltgetriebe. Sein Innenleben kann völlig gesondert geführt werden und daher auch eine Seele ausreifen, deren Körper sich nicht von der Welt absondern kann. Ja, ihr Verdienst wird weit größer sein, denn auch die Versuchungen sind größer, die eine solche Seele zurückhalten will von geistigem Streben. Doch die Liebe ist ihre Kraft. Ein liebewilliger Mensch bringt in sich selbst zur Entfaltung, was ihn mit Gott verbindet. Und dann zieht ihn die Liebe Gottes zur Höhe. Denn die Liebe ist das Band, das unzerreißbar ist und die Seele innig an Gott fesselt. Eine Seele, die lieben kann, wird nicht verloren gehen. Löst sie sich doch durch die Liebe von dem Gegner Gottes, dessen Wahrzeichen die Lieblosigkeit ist und der alle Macht verliert über eine liebende Seele. Die Liebe ist das Gute, Weiche im Menschen, das ihn antreibt, immer gut zu handeln, zu denken und zu reden und dem Mitmenschen zu helfen in jeder Not. Die Liebe wird darum den Menschen veredeln. Sie wird alle schlechten Triebe ins Gegenteil verkehren. Sie wird den Menschen formen zum göttlichen Ebenbild, als dass er anfangs geschaffen war, weil die Liebe ihn entstehen ließ und aus der Liebe nur Gutes hervorgehen kann. Wandeln konnte ein solches von Gottes Liebe erschaffenes Wesen nur die Lieblosigkeit. Und die war das Werk des Gegners von Gott, der aber nicht bestimmend auf das Wesen einwirkte, sondern nur versuchend. Und das Wesen erlag der Versuchung aus freiem Willen. Die Liebe in ihm erkaltete, und es fiel dadurch in die Tiefe. Es wurde unvollkommen und musste alle Folgen der Unvollkommenheit auf sich nehmen. Und also wurde es auch kraftlos, weil die Liebe die alleinige Kraft ist, die das Wesen befähigt zum Schaffen und Wirken. Das Wesen befindet sich so lange in einem ringenden Stadium, wie es ohne Liebe ist. So wie die Liebe wieder sein Wesen erfüllt, ist es auch von Kraft erfüllt. Und es gelingt ihm alles, was es will. Und so wird es auch wieder die einstige Höhe, den Zustand des Lichtes und der Kraft und in Gott Nähe erreichen, so es nur die Liebe in sich zur Entfaltung bringt. Weil es ihm dann nicht an Kraft mangelt, weil es dann wieder sich mit Gott zusammenschließt, der die Liebe und der ewige Kraftquell selbst ist, aus dem ein vollkommenes Wesen nun ständig gespeist wird. Nur die Liebe macht das Wesen selig, denn nur die Liebe führet zu Gott. Amen.